Außerdem war ich mir nicht mehr sicher, ob die Einladung in den Nationalpalast nicht ein Versuch von ihm war, mich hereinzulegen. Sollte nur eine Warnung sein. Da wir uns heute Abend alle bei den Rosettis treffen, wollte ich lieber vorher mit dir sprechen. Felix verabschiedete sich vom Doktor und trat auf die Mandero hinaus. Er fand, dass die Stadt genau wie das Land entwickelte und unterentwickelte Teile hatte. Und das alte Zentrum war ein besonderer Fall. Wenn man ausschließlich in die Höhe sieht, vermeidet man das scheußliche Gewimmel der kleinen Leute, das Unglück und das Elend. Und man kann die Schönheit bestimmter Fassaden und Dachverzierungen für sich entdecken. Die Indianer, die so schön sind, da wo sie herkommen, schlank, rein und geheimnisvoll, werden in der Stadt hässlich. Dreckig und oft gedunsen von zu viel Selterswasser. Er hatte die grässliche Empfindung von unvermuteter, unliebsamer Berührung. Eine lange Zunge fuhr mir in den Hemdärmel und leckte an meiner Rolex. Er sah sich umringt von Straßenkötern. Einer leckte ihn, die anderen guckten ihn an.